Der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News zufolge warfen am 25. Juli die Oppositionsparteien Südkoreas, darunter auch die Gemeinsame Demokratische Partei, der Regierung den gemeinen Versuch vor, an der Gründung der sogenannten Stiftung nach der schmachvollen südkoreanisch-japanischen Übereinkunft über die Frage der sexuellen Sklavinnen der japanischen Armee, die Opfer der Sexualsklaverei durch Betrug und wider ihren Willen zu beteiligen. Auch die Studenten, die dem Maßnahmekomitee der Studenten für die Annullierung der südkoreanisch-japanischen Übereinkunft über die Trostfrauen der japanischen Armee angehören, beriefen an dem Tag vor dem Gebäude der zentralen Landesstaatsanwaltschaft Seoul eine Pressekonferenz ein und protestierten gegen die Unterdrückung der Aktionen der Organisation für die richtige Lösung der Sexualsklavenfrage durch die Justizbehörde.